ersten Tag schuf Gott die Welt. Und er sah, dass es gut war. Am zweiten Tag erschuf Gott die Menschen. Und er sah, dass es gut war. Am dritten Tag schuf Gott die Musik. Und die Menschen tanzten, tanzten, tanzten, tanzten. Am nächsten Tag bemerkte Gott, dass die Menschen noch immer nur tanzten. Und er sah, dass es nicht gut war. Gott wollte, dass die Menschen feiern. Und da erschuf Gott die Frau. Und sie sprach zu der Menge: Warum seid ihr so leise? So scheiße, scheiße, leise. Komm, zeig mir, was noch geht. Denn zu feiern ist es nie zu spät. Scheiße, scheiße, leise. Komm, zeig mir, dass es geht. Zu feiern ist es nie zu spät. Ihr seid so leise. Seid ihr so leise?